الحمد لله الحمد لله الحمد لله mit einer Sajda haben wir heute unseren Vortrag eröffnet. Eine Unterwerfung für den allmächtigen Gott. Man bekommt Freude im Herzen, dass man sich für Allah niederwirft. Alhamdulillah. Und diese Freude hat nur den Gläubigen, der den Glauben schmeckt. Jeder, der eine Hasana für Allah subhanahu wa ta'ala verrichtet, eine gute Tat, gleich danach bekommt er Freude. Und jeder, der eine schlechte Tat begeht, eine Sünde, gleich geht's ihm schlecht danach. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Sprich auf die Gnaden Allahs und auf seine Barmherzigkeit sollen sie sich freuen. Das ist besser als das, was sie da horten und sammeln. Ein Mann hat in der Sahaba-Zeit, in Gefährtenzeit, hat diese Ayah falsch verstanden. Er war reich, er hatte viel Geld. Und er war froh. Oh, ich habe viel Geld. Dann haben sie ihm gesagt, warum freust du dich über das Geld? Er sagt, Allah sagt im Koran, sprich über die Gnaden Allahs und über seine Barmherzigkeit sollt ihr euch freuen. Und ich freue mich. Umar ibn Khattab sagt ihm, lese weiter. Was soll ich weiterlesen? Hu khayrun mimma yajma'un. Das ist besser als das, was sie horten und was sie sammeln von Gelder. Die Gnade Allahs und die Barmherzigkeit Allahs, dass du den Glauben hast, dass du nach dem richtigen Islam gehst und lebst, das ist seine richtige Gunst und das ist seine richtige Gnade. Und zu seinen Gnaden gehört, dass du dich in diesem irdischen Leben niederwürfen darfst. Nicht selbstverständlich. Wallahi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Am Tag der Auferstehung, da wo alle Menschen versammelt werden, dann wird ein Rufer rufen und er sagt, wirft euch nieder. يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt in diesem Moment die Glaubensverweigerer, die ihn abgelehnt haben in diesem irdischen Leben. Er sagt, an jenem Tag, wo es ihnen gesagt wird, wirft euch nieder, sie können nicht. Wisst ihr, wie die Gelehrten das beschrieben haben? Der Rücken steht so, kann nicht beugen. Er kann nicht mal nach vorne. Er kann nicht. Wirft euch nieder. Alle werfen sich nieder. Außer die Heuchler und die Glaubensverweigerer. Die bleiben da. Warum Heuchler? Die Heuchler haben ja mit uns das getan, das Niederwerfen. Aber dort können sie das nicht. Allah subhanahu wa ta'ala macht alles offenkundig. Subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sagt Allah im Koran, وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَا إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. Als sie im Frieden in diesem irdischen Leben waren und sie waren in Sicherheit, da wurden sie anbefohlen, dass sie sich niederwerfen, aber haben sie nicht getan. Es ist zu spät. Deswegen Alhamdulillah, dass du niederwerfen darfst. Darfst. Das ist eine Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah uns diese Gnade bewahren. Möge Allah uns alle auf seinem Weg befestigen bis zum Tod. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass du auf diesem Weg immer fest bleibst. Wallahi, viele Leute, da kam eine Versuchung, irgendeine Versuchung, klein oder groß. Gleich, puff, fällt er runter. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Und unter den Menschen gibt es manche, die Allah auf eine Kante dienen. Weißt du, was diese Redewendung heißt? Er ist nicht richtig in Mitte vom Weg, aber er dient Allah auf der Kante. Naja, ich bin mir noch nicht mal, naja, ich will noch das genießen und das genießen. Ich will noch mit Zinsen leben. Ich will das verboten. Ich will alles nur mit Frauen schlafen. Ich will, er lebt an der Kante. Aber er betet und, naja, so und so. Allah beschreibt solche Menschen. Und unter den Menschen gibt es manche, die Allah auf eine Kante dienen. Wenn es ihm was Gutes trifft, dann ist er so froh. Und er ist so ruhig. Geld kommt, mir geht's gut. Oh, Allah hat mir was Schönes gegeben. Dann ist er auf dem Weg. Dann kommt er zur Moschee. Dann geht er auch zum Pilgern. Dann macht er und fastet er. Es geht mir gut. MashaAllah. Wa in asabathu fitna. Und wenn es ihm eine Versuchung trifft, in qalaba ala wajhih. Guckt mal die Redewendung von Koran. Dann ist er auf seinem Gesicht gefallen. Dann fällt er auf seinem Gesicht. Und dann verliert er, sagt Allah, verliert er das irdische Leben und den Jenseits. Das ist der wahre Verlust. Möge Allah uns bewahren. Möge Allah uns auf seinen Weg befestigen. In einer Zeit, wo es alle Arten von den Versuchungen gibt. Alle Arten von Versuchung. Heute gibt es Muslime, die ihre Religion verkaufen. Für ein bisschen Geld. Für eine Stelle verkauft er seine Religion. Kein Problem. Es gibt Leute, wallahi, ich habe das gestern nur mit einem Freund oder einer, den ich gerade kennengelernt habe, gestern war ich in Wiesbaden. Und ein ganz netter Bruder erzählt mir seine Vergangenheit. Er sagt mir, ich bin gekommen und einmal ging es mir schlecht und ich habe kein Geld. Und dann bin ich zu einer Institution gegangen. Du musst mit ihnen leben als Student, aber du musst alles machen, was sie machen. Das ist genauso wie Militär. Das heißt, Studentenverbindung heißt das. Es wird gefordert und viel Geld. Das heißt, er musste mit ihnen Alkohol trinken, Alkohol geben, alles Mögliche, alle Mist. Was nach der Sicht der Religion ist, macht er mit. Wofür? Für das Geld. Verkauft er seine Religion. Aber Allah Ta'ala hat ihn recht geleitet. Möge Allah ihn immer befestigen. Und es gibt Leute, sie bekommen ein Problem, gleich ist er geschüttert. Nee, ich kann nicht mehr. Oder es gibt Leute in einem anderen Niveau jetzt. Er ist auf dem Weg Allahs. Und er betet und fastet und lebt nach Sunnah. Der auch, der wird von Allah geprüft. Wie prüft er Allah subhanahu wa ta'ala? Allah prüft ihn, damit er sieht, seine Ehrlichkeit, seine Aufrichtigkeit ihm gegenüber. Was macht er ihm? Auf einmal sieht er einen ganz anderen Bereich in der Religion. Auf einmal betrachtet er die anderen Muslime als Nicht-Muslime. Er ist der Beste. Auf einmal sind für ihn alle Menschen nichts. Und er ist der Beste, auch wenn er das nicht mündlich sagt, aber von seinen Taten. Und solche Leute gibt es leider. Und sie haben sich gruppiert. Und sie heißen Takfiris. Sie heißen die Takfiris, Takfiriyun. Und ich warne euch von so einer Richtung. Warum? Erstmal, ich sehe diesen Leuten mit Erbarmen und Barmherzigkeit. Ich fühle mich in diesem Bereich wie ihr Vater oder ihr Lehrer, der sie mit Liebe und Milde einlädt zum Guten. Ich will sie nicht beschimpfen. Ich will sie nicht angreifen, aber ich will sie rufen und sagen, euer Weg ist falsch. Was ist ihr Weg? Fanatismus. Fanatiker. Sie nehmen die Religion extrem streng. Sie lassen eine Tür für Satan auf. So dass der Satan reinkommt und er sagt, alle diese Gelehrten in der Welt haben keinen Wert. Warum? Sie haben sich verkauft zu den Führern und zu den Präsidenten. Sie sagen nur, was dem Präsidenten und dem Königen gefällt. Also, die erste Versuchung, die erste Tür zur Irre, dass die Verbindung zu den Gelehrten, zu unseren Lichtern, getrennt wird und abgebrochen wird. Das ist Anfang. kein Vertrauen zu den Gelehrten. Großgelehrten in allen Ländern, in Marokko, in Ägypten, im Golfgebiet, in Indien, alle Großgelehrten, die bekannten sind, sie sind für sie nichtig, sie sind nichts. Warum? Sie meinen, sie haben sich verkauft. Irak wird angegriffen, wo sind die Gelehrten? Palästina ist angegriffen, wo sind die Gelehrten? Sie haben ja ein paar Begründungen. Aber leider haben sie keine Weisheit. Sie haben kein Wissen, keine Fundamenten. Sie lassen ihre Gefühle als Richter in ihre Religion und in ihren Glauben. Und heute möchte ich über so ein Phänomen sprechen, aber auch über anderen Phänomenen, die unter den Muslimen tauchen. Und meine Aufgabe und meine Pflicht, euch, liebe Brüder und Schwestern, davon zu warnen. Alhamdulillah. Unsere Religion ist deutlich und klar wie die Sonne. Diese Leute haben oder sind in diesem Loch gefallen, dass die Gelehrten für sie keinen Wert mehr haben. Also was ist passiert? Du fragst sie, wer sind eure Gelehrten? Ja, für mich ein Gelehrter, der im Gefängnis ist. Für mich ein Gelehrter, der vom Präsident unterdrückt ist und ins Gefängnis reingeschmissen ist. MashaAllah. Woher hast du diese Theorie? Woher hast du diese Theorie? SubhanAllah, das sind die Maßstäbe bei dir? Oder, wenn diese Leute keine Verbindung zu Großgelehrten haben, weil sie sie nicht mehr vertrauen, was passiert? Dann suchen sie irgendeine Wissensquelle. Dann gehen sie ins Internet. Netz. Da versteckt sich einer irgendwo in der Welt. Er kann aber gut sprechen. Er zaubert. Er redet schön. Er redet mit Allahs Wort. Und mit dem Wort des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber in seine Rede gibt Gift. Und er pflanzt das rein. Unter den Jugendlichen, die noch nichts wissen über die Lage, was da geschieht. Sie nutzen die Gefühle, um die Jugendlichen zu fanatisieren, sagt man das? Ja? Und dass diese Jugendlichen, wal'iyadu billah, zu einer extremen Einstellung kommen, dass für sie Gelehrte als Kuffar sogar bezeichnet werden und dass die Muslime alle als Kuffar bezeichnet werden, und dass sie sagen, wir sind die einzige Gruppe, die gerettete Gruppe. Heute wollen wir mal das analysieren. Leider, es wird im Fernseher und in ihren Quellen anderes analysiert. Sie machen alles auf eine Waagschale. Muslime, wenn sie mal gerecht wären. Und wenn sie wirklich für das Gute in diesem Lande sorgen, dann müssen sie die Sache anders analysieren, in gerechter Form, in einer wissenschaftlicher Form, nicht einfach auch mit Gefühle. Deswegen gibt es Fanatiker von beiden Seiten. Auch unter den Politikern gibt es Fanatiker, die so einen Hass haben, auch gegen Islam und Religion und Muslime. Ich nenne keinen Namen. Aber gibt es Fanatiker. Und die sind von beiden Seiten abzulehnen. Alhamdulillah, wir brauchen nicht zu schwören und zu sagen, Wallahi, Islam ist ein Friedensreligion. Reicht die Geschichte, 1400 Jahre. Alhamdulillah. Da brauchen wir das gar nicht zu beweisen. Das ist der Koran zwischen uns. Hier bringt uns in den Koran, wo der Koran zu einem Unrecht ruft. Oder in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Lass uns, das ist ein anderes Thema. Aber wir wollen wissen, erstmal dieses Problem ist nicht mehr ein Problem für die Muslime heutzutage. Dieses Problem betrifft auch die Nicht-Muslimen. Die ganze Welt, die ganze Planet, die ganze Erde. Alle sprechen über Terror, Terror, Terror. Ja? Aber wir sprechen auch über Terror. Es gibt verschiedene Arten von Terror. Und deswegen wollen wir auch eine gerechte Definition für Terrorismus. Lass uns das auch wieder ein anderes Thema. Wir bleiben bei diesen Jugendlichen. Diese Takfiri-Gruppe. Warum Takfiri? Weil die erste Tür, wo sie reingekommen sind, Takfir, dass sie alle Muslime oder Gelehrten des Islam als Kuffar, als Glaubensverweigerer bezeichnen. Das heißt, diese Gelehrten sind Kuffar. Sie werden nicht unter den Muslimen begraben. Sie werden nicht geerbt. Und sie erben nicht. Und wird nicht auf sie gebetet. Und sie werden nicht die Totenwaschung bekommen. Und sie werden nicht unter den Muslimen begraben. Und sie werden mit Juden und Christen und anderen Atheisten und Majus und Hindus begraben. Wer? Wer? Worüber reden wir jetzt? Über Großgelehrten unserer Nation, die 90, 80, 70 Jahren ihr Leben für das Wissen, für diese Religion geopfert haben. Da kommt ein junger Mann in Deutschland, er hat gerade den Islam kennengelernt. Ach, schön, schön, schön. Er hat angefangen, genauso wie viele Leute, mashallah, schön praktiziere und bete, alles schön. Und dann kommt der Gift rein. Wenn er kein Antikörper, kein Antibiotika hat. Antibiotika ist das, was wir heute bereden. Wissen. Was? Dann nimmt er das ein. Schmeckt gut. Weißt du, wer das sagt? Seine Nafs al-Khabitha. Es gibt das Ich. Ein gutes Ich und ein schlechtes Ich. Dieses Nafs al-Khabitha, das schlechte Ich, die nimmt das ein und schmeckt. Schmeckt gut. Warum? Weil auf einmal sieht er sich oben und alle anderen sind unten. Und das macht Spaß drin bei Nafs al-Khabitha. Also er macht weiter. Bringt mal rein. Wie Drogen. Einer fängt gerade mit Haschisch und Drogen. Und dann, ach schön. Und dann kann er nicht mehr davon. Und dann ist er tief drin bis ins Verderben. Und so passiert das auch. Also die erste Tür, ihre Verbindung zu dem Gelehrten ist weg. Dass sie Takfir zu den Muslimen machen. Und dann beginnen sie, wal'iyadu billah, viele Dinge in Religion falsch zu interpretieren. Nach ihrer Interpretation. Und sie versuchen dabei mit zauberhaften Methoden von den Gelehrten ein paar Sachen zu sammeln in bestimmten Gelegenheiten, bestimmte Situationen, um das reinzuführen, um den Leuten zu sagen, guckt mal, das ist so in Islam. Beispiele, wollen wir mal Beispiele hören. Aqidatul Wala wal Bara' fil Islam. Das ist ein richtiges Grundfundament in Islam. Die Liebe und der Abscheu für Allah, für Allah. Das ist ein wichtiges Fundament, der wird heutzutage genutzt und missverstanden und falsch verbreitet. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt: "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa amsaka lillah faqad istakmala al-iman." Derjenige, der für Allah liebt, für Allah abscheut und hasst, und der für Allah ausgibt, und der für Allah zurücklässt, der hat den vollkommenen Glauben erreicht. Schön. Aber wenn wir nicht die Ulama und die Gelehrten bei solchen Sachen benutzen, dann gehen wir in Finsternis und dann treffen wir uns auf eine Wand, buck, auf dem Kopf. Da brauchst du eine Taschenlampe. Deine Taschenlampe sind die Ulama. Sie reden, sie bringen die Nusus, die Aussagen von Allah subhanahu wa ta'ala. Also, was ist ihre Theorie? Jeder Nicht-Muslim musst du hassen. Alhamdulillah, wir sprechen hier ganz klar. Das ist unsere Religion, das ist unsere Aufgabe. Sagen Sie, jeder Nicht-Muslim muss gehasst werden. Und wehe, du liebst einen Nicht-Muslim. Dann hast du einen richtigen großen Fundament des Islam abgebrochen. Dann bist du kein richtiger Muslim, beziehungsweise kein vollkommener Mu'min. Und damit fängt es an. Dann sagen wir, Subhanallah, jetzt, du musst hassen, Christen, Juden, Buddhisten, alle Menschen auf der Welt, die nicht deiner Religion folgen. Und du musst diesen Hass sogar zeigen, weil du gehörst zum Glauben. Wir sagen ihnen, Masha'Allah, ihr habt ja dafür Beweise, ja? Ja klar, haben wir Beweise. Und jeder, man sagt auf Arabisch, kullun yadda'i waslan bi Layla, wa Layla la tuqirru lahum bidhalik. Alle behaupten, dass sie Layla lieben, das war eine Frau in Jahiliyat-Zeit. Alle sagen, ich liebe Layla und sie liebt mich und ich habe Beziehung zu Layla, dieses Mädchen. Und Layla betrachtet kein einziger von ihnen. Und auch, wir sagen, alle sagen Koran, Koran, Koran, aber der Koran sagt sich von ihnen los und ist fern von ihnen. Wir sagen, okay, nehmen wir mal diese Theorie an. Jetzt als Hypothese. So fängt man auch bei Mathematik. Wenn du etwas als falsch beweisen willst, dann musst du erstmal die als richtig annehmen und dann guckst du am Ende die Ergebnisse. Wenn sie dich widersprechen, dann sagst du, es ist falsch. Das ist eine bekannte logische Weise, wie man etwas beweist. Sah oder la? Also, dann machen wir das auch so. Nehmen wir an, es ist richtig in der Religion. Dann müssen wir mal gucken in der Religion, ob das stimmt oder es gibt Texte, die total sowas widersprechen und widerlegen. Die erste Frage, die wir Ihnen stellen, sagen wir, ihr sagt, man muss jeden Nicht-Muslim hassen. Jüdische Leute auch, christliche Leute auch hassen. Allgemein? Ja, allgemein hassen. Wir sagen, okay, Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt den Muslimen, dass sie jüdischen und christlichen Frauen heiraten. Alles klar? Ist das erlaubt oder nicht? Klar. Wenn wir sie fragen, ist das erlaubt oder nicht? Sagen, ja klar. Weil das ist im Koran. Hä? Gut. Alhamdulillah, dass sie ja sagen. Dann kommen wir zur nächsten Stufe. Allah sagt über die Ehepartner, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Und zu seinen Zeichen gehört, dass er für euch Gattinnen erschaffen hat. Und er hat zwischen euch Liebe und Zuneigung und Barmherzigkeit erschaffen. Da sind klare Zeichen für diejenigen, die nachdenken. Jetzt, Allah sagt, der Mann liebt seine Frau. Und die Frau liebt ihren Mann. Und das ist durch Allah subhanahu wa ta'ala. Und ihr sagt, du darfst kein Jude, kein Christ, kein niemand leben. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala verbietet uns anderen zu. Und gleichzeitig musst du deine jüdische, christliche Frau lieben? Ist das ein Widerspruch oder nicht? Deutlicher Widerspruch. Vater und Mutter. Sag, alles musst du hassen. Gucken wir mal, ob wir alles hassen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Und wenn deine Eltern, deine ungläubige Eltern, wenn deine Eltern dich zum Kufr, zum Unglauben führen wollen und zwingen wollen, dann gehorche ihnen nicht. Aber lebe mit ihnen mit Ma'ruf. Wisst ihr, was Ma'ruf ist in arabischer Sprache? Die beste Stufe der Gütigkeit und der Güte heißt Ma'ruf. Die beste Stufe der Güte ist Al-Ma'ruf. Und zu den Ma'ruf gehört die Barmherzigkeit, die Zuneigung, die Liebe. Subhanallah. Und Allah Ta'ala sagt uns im Koran, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Und seid gütig zu euren Eltern. Dann sagen wir, das ist wieder ein großer Widerspruch. Und deswegen, das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, was solche Leute verbreiten. Aber es gibt viele, viele andere Sachen, wo sie solche Sachen nutzen, um Jugendlichen mit geschickter Form, wal'iyadu billah, in ihren falschen Richtung zu ziehen. Und zwar, sie nutzen ihre Gefühle. Sie nutzen die Gefühle. Dann sagen sie, siehst du nicht, was in Irak geschieht? Siehst du nicht, was in Palästina geschieht? Siehst du nicht, was in Afghanistan, Tschetschenien, das sind unsere Brüder? Und alles ist ein einziger Körper. Und du musst unbedingt diese Aqida tragen. Und jenes. Und dann gehen sie bis zur gefährlichen Richtung. Wal'iyadu billah. Sagen wir hallo. Subhanallah. Subhanallah. Redet ihr mit solchen Leuten, die in Irak leben? Oder in Palästina leben? Oder redet ihr mit Leuten, die jetzt in Kreuzberg und so leben? Was ist das? Erstmal, wenn du etwas tust oder etwas sagst oder behauptest, du musst auch die Umstände kennen. Subhanallah, du wirst die Muslime zum Verderben bringen in diese Gesellschaft und alles zerstören, weil in Irak das und das geschieht. Und wer sagt dir, subhanallah, dass wir nicht für diejenigen Muslimen in Irak oder in Palästina sind, die ungerecht behandelt sind. Kein einziger Muslim hat so eine Entfernung mit seinem Herz zu diesen Leuten. Die sind unsere Brüder und unsere Schwestern, die dort angegriffen werden im Namen der Demokratie. im Namen der Freiheit, im Namen der Zivilisation von 21. Jahrhunderts, werden sie jeden Tag getötet. Da sagen wir nein, wir sind total dagegen. Und so viele vernünftige Menschen in der Welt, von den Nicht-Muslimen und Glaubensverweigerer, sind auch dagegen, mit ihrem Vernunft und ihrer Gerechtigkeit. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah verbietet euch nie, dass ihr gegen denjenigen, die euch nicht bekämpfen und töten und euch nicht vertreiben aus euren Häusern, dass ihr zu ihnen gerecht seid und dass ihr mit ihnen mit der Güte und Gütigkeit umgeht. Allah liebt die Gerechten. Das ist unser Fall hier, bitteschön. Das ist der Fall der Minderheitsgesellschaft, die Muslime in Deutschland. Das ist unser Fall. Diese Ayah spricht für uns. Ob ihr das akzeptiert oder nicht, spricht für uns. Und eure Kriterien und eure Maßstäbe, die von einem dritten Jahrhundert stammen oder vierten Jahrhundert, wo die Lage der Muslime in der ganzen Welt nicht betrachtet wird, wo die politische Lage nicht betrachtet wird, wo die soziale Lage nicht betrachtet wird und so viele Dinge, das ist kein vernünftiger Weg. Niemals war das ein vernünftiger Weg. Aber du bist alles back. Gleich. Def. Subhanallah. Subhanallah. Niemals war es so. Und deswegen, barakallahu fikum, so eine Richtung gab es schon von der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wundert ihr euch nicht? Also, ich wundere mich. Von der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam waren Fanatiker unter den Muslimen, die in der Religion übertrieben haben. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns gesagt, das sind die Hunde der Feuerhölle. Das sind die Hunde des Feuers. So hat er sie genannt. Auch wenn sie so aussehen, auch wenn sie beten und fasten und sie sagen, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sie sind Hunde vom Höllenfeuer. Und er sagt, Yamruquna min al-dini kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Sie treten von dem Islam raus, genauso wie du den Pfeil, wenn ein Jäger den Pfeil stark schießt und er geht durch den Körper von diesem Tier rein und raus ohne Blut, von der Stärke. So hat er gesagt, sie treten von der Religion so, wie dieser Pfeil. Und dann sagt er, تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ إِلَى صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَغَنَّوْنَ بِهِ. Ha? Er sagt, euer Gebet gegenüber ihr Gebet, ihr werdet sie runterschätzen. Oh, sie beten viel. Euer Fasten gegenüber ihr Fasten, gar nichts, sie fasten viel. Sie lesen den Koran in einer schönen Form. Aber der Koran geht nicht unter ihren Hals runter. Das heißt, Herzen ist nicht voll mit Koran. Nur Mund und Stimme. Und das war's. Und dann sagt er, sie treten von der Religion raus. In der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er einmal die Beute verteilt hat, und er hat manchen gegeben und manchen nicht gegeben, da kam ein Mann und er sagt, A'udhu billah. Er sagt, I'adil, sei gerecht. Inna hadhihi al-qisma ma urida biha wajhullah. Diese Teilung ist keine ehrliche Teilung, wo man nach Allahs Wohlgefallen strebt. Zu wem sagt er das? Zu dem Gesandten Allahs. Er heißt, wir kennen ihn, Dhul Khuwaisira. Subhanallah. Er sagt das zu dem Gesandten Allahs, du bist ungerecht. Gleich wollten die Gefährten ihn enthaupten. Die Schwerter kamen raus. Lasst uns, ja Rasulullah, ihn enthaupten, diese Heuchler. Dann sagt er, stopp, stopp, stopp. Und dann gibt er uns Lehre. Er sagt, innahu yakhruju min sulbi hada aqwam. تحقرون صلاتكم إلى صلاتي إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السم من الرمي. Von diesem Stamm, von diesem Mann, werden Leute und Nachkommenschaften kommen. Allah, die, wenn ihr Gebet sieht, Denn es ist so viel im Vergleich zu euren. Und ihr Fasten und so und so. Sie treten von der Religion raus mit mehreren Versionen und Überlieferungsversionen von diesem Hadith. Alhamdulillah, Muhammad s.a.w. hat uns davon gewarnt. Aber es gibt eine andere Art von Fanatismus und von Extremsein in der Religion. Diese Art erstmal ist sehr gefährlich. Es ist ein Gift in unserer Gesellschaft, unter unseren Jugendlichen. Und deswegen warne ich allen Brüdern und Schwestern davon. Nähert nicht solche Theorien. Gleich wenn du sowas liest, hörst, pack, mach zu. Mach zu. Du hast nicht das Wissen. Du hast nicht viele Hintergründe, damit du diese Sachen betrachtest. Diese Leute zeigen sich als Wissender. Dass sie wissen. Aber wenn sie gefragt werden, ein paar Fragen, die sie zur Verlegenheit bringen, weil das mit ihrer Aqida nicht zusammenkommt, dann können sie nicht lügen, dann müssen sie reden. Einer von ihren Führern, habe ich ihn gefragt, und das sage ich immer, auch wenn sie sagen, wann war das und so, ich habe es gemacht. Da habe ich ihn gefragt, der zu sowas ruft, wo, im Internet, wo die Jugendlichen reinkommen, zu sowas gehe ich nicht rein und es ist verboten für euch, dahin zu gehen. Es ist Haram, Fitna, ein religiöses Urteil, Haram, zu solchen Türen reinzugehen. Aber trotzdem, ich bin reingekommen mit für eine Sache, dass ich diesem Mann bloß zeige, wie er glaubt. Weil, mashallah, Allah sagte, Prophet sagte, Imam Ibn Taymiyyah sagt, alles auf den Rücken von Ulama. Und dann habe ich ihm gesagt, warte mal, ich komme gar nicht mit ihm in Diskussion. Diskussion. Viele andere Leute werden viele Dinge nicht verstehen und dann sagen sie, oh, war stark. Voilà. Na, viele Usul kennen sie nicht von Grundlagen. Aber du musst solche Leute mal diese Fragen fragen. Er lebt in Österreich und er gibt den deutschen Unterricht. Ich mache ihm keine Werbung. Leute, es ist haram, zu solchen Räumen reinzugehen. Und wenn du sowas tust, du tust eine Sünde. Meine Aufgabe, dass ich euch warne und ich sage, es ist haram, eine Sünde. Du öffnest dir eine Tür zur Zerstörung. Aber ich sage euch, habe ich ihn zur Verlegenheit gebracht? Ich sage ihm, sag mal, darf mal eine deutsche Pass haben? Ich weiß ja, alles gegen Kuffar, nicht, ihre Gesetze sind abzulehnen, alle ihre Gesetze, nur die Gesetzgebung, Allah, jenes, ich muss hassen, du musst, habe ich gesagt, darf man einen deutschen Pass haben? Du sagst, nein! Schön. Und da gibt's viele Jugendlichen, die gerade das kennenlernen und das schön und so. Auf einmal muss er reden. Er muss ja antworten, weil ich nur schreibe. Und alle sehen das in Chatraum. Also er muss antworten. Darf man einen Pass haben? Nein. Weil wenn du einen Pass hast, das heißt, du hast nach deiner Theorie deinen Feind als Freund genommen. Das heißt, du erkennst seine Gesetzgebung. Ja? Also er sagt, nein. Und Ausweis, wie sieht's mit Ausweis aus? Nein. Darf man nicht. Gut. Darf man Krankenversicherung machen? Nein, Versicherungen sind haram, jenes. Gut. Und darf man Kraftfahrzeugversicherung machen? Er sagt, nein, die Leute beginnen sich zu ersticken. Wo lebt er? In welcher abstrakte Welt lebt er? Auf einmal muss er sprechen. Und dann habe ich ihm gesagt, sag mal, die Deutschen sind in Afghanistan und ist ihr Blut erlaubt? Sind ihre Frauen erlaubt, dass man sie vergewaltigt? Oder iyadu billah, dass man ihre Frauen nimmt und mit ihnen schläft? Und sind ihre Gelder erlaubt zu klauen? Wisst ihr, was er gesagt? Er sitzt in Österreich. Und die Österreicher kennen ihn. Die Deutschen kennen ihn. Und er sagt, eigentlich ja. Aber als Muslim darfst du nicht blöd sein. Du musst in der richtigen Zeit, mit der richtigen Ort und der richtigen Weise das tun. Ich sage, Alhamdulillah. Das war der größte Sieg. Alle haben gesagt, hey, was tust du, was sagst du da? Wo lebst du, in welcher abstrakten Welt? Jetzt frage ich mich, warum sind diese Leute auf freiem Fuß? Warum sitzen diese Leute und sie haben alles und alle drum und dran? Ganz einfach. Alle Jugendlichen, die da reinkommen, mit euren IP-Adresse, Puck. 1, 2, 3, 4, 5, 100, 500, 600, 1000, 2000. Und dann haben sie so eine Flecke so gemacht. Die sind alle Verdächtige. Und viele arme Menschen kommen da rein und sie denken, das ist Religion. Aber er ist jetzt verdächtig und auf einmal potenzieller Terrorist. Seht ihr, wie gefährlich das ist? Und er sitzt da in Österreich. Also da sage ich, subhanallah, warum werden diese Leute nicht als Hetzprediger, aber wir, weil wir die Jugendlichen von der Straße holen, weil wir Leute von Verbrechen, von Diebstahl, von solchen Ecken, von Diskotheken zum Islam bringen, sie wollen nur ihre Islam praktizieren. Lass sie nur ihre Islam praktizieren. Nein, wir sind Hetzprediger. Obwohl keiner das gesagt hat, aber allgemein wird das gesagt. Alhamdulillah. Also allgemein wird das gesagt. Ja, sie hetzen, die machen und so und so. Da sieht man, dass das keine ehrliche Weise, wie man mit diesem Phänomen umgeht. Aber kommen wir jetzt wieder zu unseren anderen Freunden. Nicht diese Tekfiris. Diese Leute ist gefährlich. Das ist ohne Wissen, das ist voll mit Gift, was du nicht merkst. Weg damit! Mülleimer! Müll! Da kommen wir zu den nächsten. Es gibt, wal'iyadu billah, ein anderer Virus, der nicht sichtbar ist. Und dieser Virus lautet, dass man seine Religion, wal'iyadu billah, und die Gebote Allahs und die Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam mit einer strenger, extrem strenger und fanatischer Weise nimmt. Dass man, wal'iyadu billah, die Muslimen in mehreren Gruppen und Jama'at teilt, obwohl sie gar nicht Gruppen und Jama'at sind. Das ist eine Bewegung leider, die wollen alles eng für die Menschen machen, für die Muslimen. Sie neigen immer mehr zum Verbot, als dass man die Beweise, wenn sie in Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten, wo es 50-50% ist, dass man für die Menschen das Leichtere nimmt. Das Leichtere. Wenn wir mit allgemeiner Masse der Menschen sprechen, Muslimen, die nichts kennen, gerade sein Gebet, sein Fasten und er weiß nicht. Und wenn es um einen Punkt geht, wo die Ulama eine zu betrachtende Meinungsverschiedenheit gibt, das heißt 50-50%, dann muss man was? Das Leichtere nehmen. Macht leicht für die Muslime und für die Menschen, solange es eine Meinungsverschiedenheit gibt, sie zu betrachten ist. Warum leicht? Weil die Menschen sind nicht alle so stark und kräftig, dass sie alle mitmachen. Es gibt einen, Mashallah, der hat starken Glauben, der kann mehr. Und der andere, der ist gerade so, der kommt gerade mit seinen 5 Gebeten zurecht. Da müssen wir immer nach der niedrigsten Stufe gehen, solange das im Rahmen der Meinungsverschiedenheit sich befindet, wo es zu betrachten ist, dann machen wir das Leichtere. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abi Aisha erzählt, ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayna amrayni illa ikhtara aysarahuma. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Wahl zwischen zwei Sachen hat, dann nimmt er was? Die leichtere Sache. Das Leichtere. Warum? Er hat es gerne gemacht für seine Nation. Ansonsten, er kann viel. Er kann viel mehr. Aber er hat immer das Leichtere. Und er hat immer für uns das Leichtere gesucht. Und deswegen hat er auch vieles erleichtert. Leute, sie kamen, um Muslime zu werden. Sie wollten nicht beten, nicht fasten. Und nicht Almosen geben. Er sagt, ja, trotzdem, okay. Bleibt Muslime. Ihr seid, eure Islam ist angenommen. Ist das nicht Erleichterung? Erleichterung, macht's. Leute kamen und sagen, wir möchten Muslime werden, aber nicht zum Dschihad gehen. Nicht zum Schlacht. Okay, kommt, kommt. Und die Sahaba sagen, was machst du, ja, Rasulallah? Wie? Gebet, Grundlage des Islam. Fasten, Grundlage des Islam. Was sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sie werden fasten. Sie werden beten. Sie werden Almosen geben. Und sie werden zum Dschihad gehen. Also, leicht hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Religion dargestellt. Außerdem, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt seine ganze Umma, Hadith muttafaq alayhi in Bukhari und Muslim. Er sagt, yassiru wa la tu'assiru, wa bashiru wa la tunaffiru. Erleichtert die Dinge. Erleichtert die Dinge und macht nicht Abscheu zu den Menschen. und gibt immer Freude und frohe Botschaften. Also, erleichtert die Dinge und macht sie nicht schwer. Und gibt frohe Botschaften und gibt kein Abscheu in den Herzen von anderen. Im Sinne. Das ist sein, der Glaube von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seine Methodik, seine Sunna. Deswegen müssen wir hier zwei Sachen betrachten, liebe Brüder. Wenn du mit allgemeiner Masse der Menschen sprichst, musst du eine andere Sprache haben. Wenn du mit spezifischen Leuten das zu tun hast, die haben guten Glauben, hohen Glauben, die sind fest in ihrem Glauben und so, da kann man ihnen viele Dinge sagen, guck mal, da gibt's viele empfehlenswerte Sachen, viele Sachen, wo man Lohn bekommt, das, wenn du das tust, aber für die allgemeinen Menschen, mach leicht. Mach die Religion leicht. Weil die Masse der Menschen, der Muslime, sind normal. Und diese Religion kam, um die Menschen von der Hölle zu retten. Und dass wir sie mit Allahs Willen ins Paradies bringen. Und deswegen, als dieser Arabi zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam, er sagte ihm, ja Rasulullah, ich will Muslim, was muss ich machen, wenn ich Muslim werde? Er sagte ihm, bezeuge das Glaubensbezeugnis. Zeugnis, also, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad sein Gesandter ist. Eins. Er sagt ihm, okay, beten 5-mal am Tag, fasten 1 Monat im Jahr, Almosen geben, wenn du jetzt ab bestimmte Summe sparst, und was? Pilgern, wenn du kannst. Er sagt ihm, und wenn ich das, alle diese 5 mache, was bekomme ich? Er sagt ihm, du kommst ins Paradies. Dieser Araber aus dem Dorf, er sagt, bei Allah, ich mache nicht mehr, nicht weniger, nur das, nur diese 5. Muhammad Sassu hat gelacht, genauso wie ihr. Er sagt, aflaha in sadaq. Er will den Erfolg erzielen, wenn er ehrlich ist. Wenn er ehrlich und wahrhaftig ist. Was heißt das alles? Alhamdulillah. Das sind die 5 Sachen. Aber diese 5 Sachen haben auch Zusammenhängen. Klar, auf jeden Fall. Mit deinen Gebeten zu achten. Was heißt das Gebet? Was heißt Fasten überhaupt? Was heißt? Aber wenn du das tust, mit Wahrhaftigkeit, Aufrichtigkeit, Wallahi, wenn du das tust, Alhamdulillah. Allah sagt das im Koran. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah liebt für euch das Leichtere und nicht das Schwere. Allah. Auch Allah liebt das. Nicht nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Auch Allah. Allah liebt das Leichtere und das Schwere macht er weg. Allahu Akbar. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in einer anderen Aya. Yuridullahu liyukhaffifa ankum. Allah wird seine Gebote für euch weniger machen und leicht machen. Er will das. Er will das. Subhanallah. Das Gebet am Anfang war 50 Gebete pro Tag. Mussten wir alle beten. Das heißt, jede Stunde musst du ein Gebetszeit. Jede Stunde musst du beten. Muhammad sallallahu alaihi wasallam geht zurück zu Allah ta'ala, emporgehoben. Ja Allah, meine Umma werden das nicht ertragen. Runter sinken. Runter sinken. Zurück. Runter sinken. Zurück. Runter sinken. Zurück. Von 50 Gebete auf 5 Gebete. Und nicht nur 5 Gebete beim Handeln und 50 Gebete wirst du als Belohnung kriegen. Als ob du 50 Gebete hast. Alhamdulillah. Guckt mal, wie leicht. Damals bei den Kindern Israels, nach Musa a.s., nachdem sie, wie es im Koran steht, nicht, dass das heißt Antisemiten und so, der Koran hat mit Juden und Christen zu tun. Das ist keine, hier, im Koran, hat mich mit Politik zu tun. Das ist eine Sache im Koran. Sie haben den Bund mit Allah abgebrochen. Die Juden. Die Kinder Israels. Was ist der Bund? Sabbatstag. Haben sie abgebrochen zum Beispiel. Zinsen. War ihnen verboten. Und sie haben es erlaubt. Nehmen von den Geldern von anderen. Mit ungerechter Weise. Haben sie es erlaubt, weil sie nicht zu ihrer Religion gehören. Warte mal, machen wir hier einen Klammer auf. Die Zekfiris sagen das auch. Wie die Juden damals. Sie sagen, die Gelder von allen anderen außer Muslimen sind uns erlaubt. Das haben sie auch gemacht. Also, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala durch diese Sachen ihnen die Gebote schwerer gemacht. Hier, mehr. Schwerer gemacht. Zum Beispiel, das Fleisch, was mit Knochen verbunden ist, dürfen sie nicht essen. Stell mal vor, du hast etwas gekauft oder ein Schaf geschlachtet und du musst aufpassen, den Knochen rauszunehmen und das Fleisch, die Schicht, darüber nicht zu fassen und wegzumachen. Oh, und du musst diese und haramna alayhim shuhumahuma wa dhuhuruhuma illa ma hamalat dhuhuruhuma aw al-ghawaya aw ma ikhtalata bi'adhm. Auch Fett ist ihnen verboten. Was machen sie? Dann stell mal vor, du hast eine dicke Kuh mit vielen Fett, aber Fett ist mit Fleisch verbunden. Dann müssen sie das Fleisch mit Fett von trennen und weil sie das nicht dürfen, alles Beschwernis von Allah in ihren Geboten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمُ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. Und aus Unrecht von den Juden haben wir, sagt Allah, ihnen so viele Dinge verboten, die erlaubt waren. Und weil sie das Zinsen als erlaubt gemacht haben, nachdem es verboten war, und weil sie die Gelder anderen Menschen aus Ungerechtigkeit eingenommen haben, deswegen hat Allah ihnen die Gebote, als die Propheten danach nach Moses kamen, die Propheten kamen mit neuen Offenbarungen schwer. Sie müssten schwer. Ha? Und deswegen, aber diese Nation, Alhamdulillah, die letzte Nation, die letzte Religion auf dieser Erde, leicht. Du kannst nicht beten, weil du krank bist. Du kannst nicht stehen beten, dann bete sitzen. Wenn du nicht sitzen beten kannst, dann bitte liegen. Wenn du aber gekreuzigt bist und du kannst dich gar nicht bewegen, ja, gekreuzigt bist du jetzt zum Tode bestraft. Du musst beten aber mit Augen. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ganz leicht. Wenn du auf Reise bist, die Gebete werden durch zwei gekürzt. Nicht alle Gebete, also nicht alles musst du beten, sondern durch zwei. Leicht. Du musst nicht während deiner Reise immer bei der Waschung deine Füße waschen. Das heißt, musst Strümpfe ausziehen, du musst Schuhe ausziehen und alles und dann um zu waschen. Nein, du hast 3 Tage und 3 Nächte Zeit. Wenn du auf die Füße kommst, nimm ein bisschen Wasser so und streichle auch darauf. Ob das langen Schuhen sind oder Strümpfe, mach mal nur so, als ob du deine Füße gewaschen hast. Wenn du auf Reise bist und Fastenmonat, brauchst du nicht zu fasten. Später holst du das nach. Schwangere Frau, die kann nicht fasten wegen ihrem Baby. Kein Problem. Alhamdulillah. Leicht. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرِ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرِ. Allah will für euch das Leichtere und nicht das Schwere. Aber hier müssen wir auch eine Sache erwähnen. Wenn wir von solchen Sachen warnen, dann warnen wir auch von einer anderen Gruppe, die Religion wie Butter machen wollen. Alles kannst du mit dieser Religion machen. Alles ist erlaubt. Die Grenzen darfst du in jeder Zeit überschreiten. Musik ist erlaubt. Frauen und Männer zusammen und tanzen und jenes. Alles ist erlaubt. Spricht nichts dagegen. Das heißt, die Leute, die untertreiben. Und die Beste ist die Mitte. Mitte. Und inshallah ta'ala, wir bitten Allah ta'ala, dass wir alle zu der Mitte gehören. Die Mitte ist die Religion. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Wasata hat 2 Bedeutungen. Khaira, yani beste Nation, aber auch eine andere Bedeutung. Ummatan wasata, eine Nation der Mitte, wo man nicht übertreibt und nicht untertreibt. Das ist die Religion. Und deswegen will ich euch sagen, trennt zwischen 2 Dingen. Wenn du mit einem fortgeschrittenen Muslim sprichst, der hat andere Kriterien, Achi. Aber wenn du jetzt mit normalen Muslimen sprichst, warum gehst du in vielen Einzelheiten und so? Es kommt alles, inshallah, lass ihn mal bitte alleine suchen. Lass ihn alleine weiter. In den wichtigen Dingen sagen wir ihm, inshallah, sein Tawhid, sein Gebet, sein Fasten und alles andere kommt, inshallah. Und nicht alles auf einmal. Die Sahaba, sie haben die ganze Zeit Alkohol getrunken. Sie waren ja Muslime, weil Alkohol erlaubt war. Und dann hat Allah Ta'ala schrittweise Alkohol verboten. Er sagt, wenn ihr zum Gebet geht, betet nicht betrunken, damit ihr wisst, was ihr da ausspricht. Weil manchmal will man sagen, oh Allah, vergib mir. Und man sagt, oh Allah, zerstöre mich, weil er betrunken ist. Er kann das nicht, weil sein Verstand ist nicht, stimmt nicht. Dann sagt Allah Ta'ala, betet nicht betrunken. Und später sagt Allah Subhanahu wa Ta'ala, es gibt drin Nutzen und es gibt Schaden. in Alkohol und in Glücksspiel, was ist Nutzen? Geld. Du kannst das verkaufen und ein Werk und so und liefern und so. Geld, Nutzen. Und es gibt Schaden. Was ist Schaden? Der Verstand wird geschädigt. Der Verstand wird geschädigt. Und danach, dritte Stufe, da kam Gebot. Ja, ayyuhalladhina amanu. Oh, die ihr glaubt. Sie haben ein Empfangssystem. Der Empfangssystem wurde bearbeitet, alles vorprogrammiert, alles schön, das Programm wird laufen. Paff, hier, bitteschön. Er bekommt's. Was, ja Allah? Ich tue das gerne. Oh, die ihr glaubt, ein Ruf. Jetzt will ich machen, sag bitte. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون أم عند أين فخاك الله تعالى ذاك أو دي إر غلوبت داس بغوشن دم أزو الكوهول وين und sowas داس بغوشن دم und im Glücksspiel das sind Sachen von dem Satan was der Satan gerne nutzt. Halt euch davon fern, haltet euch davon fern. Berührt das nicht. Nicht nur, nicht trinkt das nicht. Wenn er gesagt hat, trinkt das nicht, dann hätten wir das berührt. Oder neben jemanden gesessen, der trinkt und so. Er hat, haltet euch davon fern. Das heißt nicht nur trinken, sondern auch davon fern. Das heißt nicht damit handeln und nicht damit das tragen und nicht damit gar nichts. Haltet euch davon fern. Und dann sagt er, innama yuridu shaitan. Der Satan nutzt das Berauschende und Glücksspiel, um zwischen euch Feindschaft zu schließen, um euch vom Gedenken Allahs abzulenken und vom Gebet abzulenken. Und macht das, auf das ihr Erfolg erzielt. Und dann am Ende hat er gefragt, und? Wollt ihr dann das weglassen? Was haben sie gesagt? Intaina ya Rab! Wir lassen es weg, oh unser Herr! Sie haben Fässer zu Hause. Die Araber haben gerne Wein getrunken, wie Tee und Multivitamin jetzt. Ja, sie haben Fässer gehabt zu Hause. Da trinkt jede Zeit ein Glas Wein. Weißt du, was ist? Sie beschreiben, Medina ist wie Flüsse von Wein geworden. Alle haben ihre Fässer gegossen. Paff! Empfangssystem arbeitet. Wallahi, Aisha radiallahu anha, die Frau des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sagt uns was Schönes. Für solche Jugendlichen, für uns alle. Sie sagen, bei Allah, wenn Allah Alkohol, also das Berauschende, am Anfang verboten hätte, dann wäre kein einziger Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefolgt. Dann wäre kein einziger Muslim. Was? Alkohol verboten? Geh mal weg. Dann sehen sie gar nicht La ilaha illallah und Jenseits und Paradies und Hölle und alles mögliche interessiert ihnen nicht, weil der Alkohol drin sitzt und weil es kein Empfangssystem da ist. Jetzt eine Frage. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat mit den Gefährten schrittweise angefangen. Hat mit den Gefährten schrittweise angefangen, nicht alles auf einmal verboten, auch das Gebet. 5 Jahre nach seinem Prophetentum. Keiner hat gebetet. 5 Jahre danach ist das Gebet Pflicht geworden. Das Fasten. 13 Jahre war das Fasten gar nicht erlaubt, als Gebot. Erst nach 13 Jahren, dann kam das Gebot. Masha'Allah, alles um sie vorzubereiten zu dem Islam. Jetzt sind die Leute in Deutschland, die in den Versuchungen sich ertrinken, die überall blonde Frauen, nackte Frauen sehen und der hat Probleme nur mit seinem Gelüst und mit seiner... mit seinen Bedürfnissen und er verliert manchmal die Richtung. Also sind diese Leute jetzt, die in Deutschland leben und westlichen Ländern und euren Ländern, sind sie besser als die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Wer behauptet sowas? Niemals. Sie sind nicht besser. Sind sie stärker von der Persönlichkeit als sie? Nein. Sind sie gläubiger als sie? Nein. Keiner kann das behaupten. Die besten Menschen unserer Nation sind die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Masha'Allah. Also mit den Leuten in Deutschland und in Afrika und weiß ich nicht wo, gleich wenn er Muslim wird, sagst du ihm, hey, du musst Bart tragen, du musst das machen, du musst dies machen und musst ihn, Masha'Allah, Masha'Allah, also er ist besser. Guck mal die Sahaba, Gebote des Islam, wichtige Gebote und haben sie nicht gemacht. Gebet und Fasten und Almosen, alles, schrittweise. Und der Islam hat uns das gelehrt, dass wir mit anderen Menschen auch schrittweise gehen. Nicht diese Religion niemals schwer machen und den Leuten beschweren. Das ist nicht gut. Und das ist nicht von der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber wie gesagt, bestehe ich darauf, dass ich sage, das heißt nicht, dass wir die Religion, sage ich mal, auf der Seite stellen und sagen, ah, hier, das ist erlaubt und das ist erlaubt, was verboten ist. Nein. Nein. Nein. Wir haben das letzte Mal gesagt, sprich mal nur das Gute. Sprich mal das Gute. Oder sprich mal die Wahrheit. Manchmal sprich mal die Wahrheit. Das und das, das ist erlaubt, das ist verboten. Manchmal spricht man gar nicht das, sondern spricht mal was Gutes. Das ist die Weisheit. Und deswegen, barakallahu fikum, diese Sache, es muss in unseren Dawa-Arbeit verankert werden. In unseren Wurzeln. Es muss zu den wichtigen Fundamenten von unserer Denkweise sein, damit wir den Islam richtig präsentieren und damit der Islam in richtigem Bild ankommt und damit wir auch in der Gesellschaft mitmachen können. Es gibt Leute in unseren Ländern, ich sage, nur heute hat mir ein Bruder erzählt, er lebt, es muss jetzt nicht Saudi-Arabien, muss nicht Marokko, Wallahi, überall findest du das. Er lebt in Saudi-Arabien, hat zwei Freunde, sie kamen bei ihm rein und er hatte Jazeera an, also Nachrichtenkanal, er hört Nachrichten. Da kommen zwei Brüder, sagen, hey, nee, wir kommen nicht rein. Warum? Fernseher ist verboten. Jetzt nicht was im Fernseher drin, verboten, nicht Stoff, Rohmaterial. Nein, Fernseher ist verboten, die Chip und die Hardware von dem Fernseher. Der Fernseher an sich ist verboten. Hä? Der Mann, der kommt zu Radio, was? Wie bitte? Er hat eigentlich das nicht verstanden. Er sagt, kommt aber trotzdem rein, kommt. Das sind seine Gäste. Und da kam einer von den beiden und er geht und er schaltet das aus und dann sitzt er. Mhm. Er hat was Schlimmes gemacht. Erstmal, das ist nicht sein Haus, nicht sein Besitz, nicht sein Eigentum. Er darf niemals etwas, du darfst niemals etwas in Wohnung von jemandem unternehmen ohne sein Erlaubnis. Er hat nicht um Erlaubnis gebeten. Zweitens, vielleicht hätte er ihn doch akzeptiert und sagt, okay, lass mal Fernseher an für meine Frau oder für meine Kinder, wir gehen zu meinem anderen Zimmer. Drittens, subhanallah, wer bist du, dass du deine Meinung auf den anderen oder dass du den anderen zu deiner Meinung zwingst? Mashallah, das ist unser Problem. Wir kennen nicht richtig oder wir haben das nicht richtig studiert und verstanden, das Benehmen eines Moslems im Falle einer Meinungsverschiedenheit. Leute, es gibt viele Dinge im Islam, die unter Meinungsverschiedenheiten unter dem Gelehrten sind. Einer sagt, nee, diese Sache ist halal, erlaubt. Der andere sagt, 180 Grad, diese Sache ist verboten. Sie sehen beide von beiden Winkeln, von verschiedenen Winkeln. Der hat ein Argument und Beweis. Er hat ein Argument und Beweis. Manchmal haben die beide einen Argument und einen Beweis. Hä? Wie geht das? Sie haben ein einziges Argument und trotzdem haben sie zwei Schlussfolgerungen, die verschieden sind. Wie geht das? Ganz einfach. Guckt mal dieses Mikrofon. Hier. Ich gucke das jetzt als Kreis hier. Wie siehst du das? Ist das nicht als gerade, etwas gerade, wie eine Linie? Und du siehst das vielleicht wie ein Punkt, weil es hier ein bisschen dünn ist. Eine Sache hat verschiedene Sichten. Ich sehe das so, ich sehe das so, ich sehe. Und wenn wir das in eine dreidimensionale Darstellung machen, dann sehen wir Kanten und viele Dinge. Also verschiedene Sichten. Ich sage, nein, der Mikrofon ist kreisförmig. Der andere sagt, nein, der Mikrofon ist geradlinig. Der andere sagt, nein, der Mikrofon ist punktförmig. Alle haben denselben Beweis. Das ist der. Alles klar? Ein Beispiel im Islam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, إذا دخل أحدكم المسجد فلا يقعدن حتى يركع ركعتين. معنى الحديث. Wenn man in die Moschee oder wenn man die Moschee betritt, dann darf man nicht sitzen, erst wenn man zwei Raka'a beten. Gut? Gut. Dieser Beweis kennt diesen und kennt diesen. Schön. Also wenn du in die Moschee reinkommst, setze dich nicht hin, aus Höflichkeitsform, bitte mal zwei Raka'a und dann setze dich. Ein anderer Hadith sagt, beide sind authentisch, keiner zweifelt an einem Hadith. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, la salata ba'da salati al-asri ila ghurub al-shams wa ba'da salati al-fajr ila shuruq al-shams. Es gibt kein Gebet nach dem Asr-Gebet, nach dem Nachmittagsgebet bis zu Sonnenuntergang. Da gibt's kein Gebet. Das heißt, man darf nicht beten. Und kein Gebet gibt es nach Fajr-Gebet, also Morgensgebet, bis zum Sonnenaufgang. Beide haben dieselben. Jetzt haben wir ein Problem. Zwei große Gruppen. Was ist diese Zeit? Jetzt nach Asr-Gebet. Wir werden jetzt Asr beten. Nach Asr-Gebet. Ist das erlaubt, dass wir beten? Laut dieser Hadith. Nein. Weil Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, nach Asr-Gebet bis Sonnenuntergang darfst du nicht beten. Alles klar? Es ist nicht erlaubt. Da kommt einer, er sagt, wenn ich die Moschee jetzt betrete, muss ich zwei Raka'a beten oder nicht? Muss ich zwei Raka'a beten. Jetzt aber, wenn ich in verbotene Zeit reinkomme, nach Asr-Gebet komme ich rein, muss ich jetzt den ersten Hadith folgen oder den zweiten Hadith? Der erste Hadith sagt mir, du darfst nicht sitzen, erst wenn du betest. Der zweite Hadith sagt mir, nach Nachmittagsgebet darfst du gar nicht beten. Hier kommen die wieder, die Sichten. Jeder sieht das anders. Einer, der sagt, will Imam Shafi'i, nein, du musst zwei Raka'a beten. Auf alle Fälle. Warum? Er sagt, allgemein, alle Gebete, die keinen Grund haben, darfst du nicht beten nach Nachmittagsgebet. Aber das Betreten der Moschee ist eine Ausnahme. Weil Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn du in die Moschee reintrittst, dann musst du zwei Raka'a beten. Imam Malik, beziehungsweise Imam Abu Hanifa, der sagt, nein, ich bete nicht die zwei Raka'a. Warum? Weil Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, la salata. Es gibt kein Gebet. Und kein Gebet heißt kein Gebet. Kein Gebet. Du sagst ihm, die zwei Raka'a, die du verrichtest, wenn du reinkommst, heißt das Gebet oder nicht? Er sagt, ja, das heißt Gebet. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, kein Gebet. Er hat nicht gesagt, außer das und das. Diese Ausnahme hast du dir selber entwickelt. Keiner darf den anderen angreifen. Keiner darf den anderen sagen, du hast nicht recht. Sondern alle müssen diese Meinungen akzeptieren. Und sagen, Wallahi, es kann so sein, es kann so sein. Und diese Vielfalt von Entscheidungen sind ein gutes Zeichen für die Nation. Es ist ein gesundes Phänomen, die uns zeigt, trotz die verschiedenen Zungen, verschiedenen Denkweisen, verschiedenen Sprachen und Farben und Denkweisen, müssen wir alle friedlich miteinander leben. Oh, das lernt uns unsere Religion, wenn wir das verstehen. Verschiedene Meinungen, Imam Malik lobt Imam Shafi'i. Und Imam Shafi'i lobt Imam Malik. Ha? Und sagen, Alhamdulillah. Ein Mann kam zu Ahmed, Imam Ahmed, und fragt ihn, darf ich hinter einem Malikiten beten? Warum? Weil die Malikiten, sie nehmen das nicht so als Pflicht, dass die Betenden hinter dem Vorbeter während den lauteren Gebeten, dass sie Fatiha mitlesen müssen. Nur Imam, die anderen müssen hören. Und Imam Ahmed sieht das anderes, wie Imam Shafi'i. Nein, jeder muss das wiederholen. Deswegen lässt er einen Zwischenstopp und eine Pause, wo alle auch mitlesen. Dann sagt er ihm, was ist das für eine Frage? Das heißt, du fragst mich, darf ich hinter Imam Malik beten oder nicht? Guckt mal, wie die Ulama das gesehen haben. Deswegen sage ich euch, liebe Brüder, wenn wir Argumente und Beweise haben, keiner darf Fanatiker sein. Keiner darf seine Meinung als Oberhand haben, dass er sagt, meine Meinung ist die richtige und die andere Meinung ist nichtig und ungültig. Auch wenn deine Interpretation und deine Erklärung anderes ist. Und auch wenn der andere Interpretation ganz andere Interpretation hat. Aber die Voraussetzung und Bedingung. Diese Gruppe muss eine Grundlage haben, damit sie das interpretieren. Und diese, die müssen auch eine Grundlage haben, damit sie das interpretieren. Aber nur so aus Gelust, nein, ich sehe das anderes, weil mir das nicht passt. Ach, geh mal weg, Müll. Du musst etwas haben in Hand. Nicht Gerede und Aussagen von Rechtsgelehrten, sondern Beweis. Und wir richten uns nach dem Beweis. Und deswegen, wir dürfen niemals sowas sagen, nein, wir richten uns nur nach dem Beweis. Aber hinterher richtet man sich nicht nach dem Beweis, sondern nach der Denkweise von meinem Scheich, mein Lehrer, und der Lehrer von meinem Lehrer und der Lehrer von meinem Lehrer und geht die Kette. Nein, es ist nicht so. Der Beweis ist der wichtigste. Der Beweis. Und solange ein Beweis anderes interpretiert wird, in der Sprache ist es zu betrachten. Dann Salam alaikum. Dann brauchst du mich nicht zu beschimpfen. Brauchst du mich nicht runterzuschätzen. Oder brauchst du nicht den anderen zu erniedrigen. Wie manche Leute mit ein paar Großgelehrten machen. Wallahi, es gab Gelehrten, sie haben ein paar Meinungen gesagt. Sowas sehen wir als erlaubt, weil so und so und so. Gleich die Schwerte kamen von oben. Puff, puff, puff. Er ist für sie was? Er ist für sie nichts mehr. Es gibt einen Großgelehrten, ich nenne ihn als Großgelehrte. Ich betrachte ihn als Großgelehrte in Mauretanien. Ein ganz junger Gelehrte. Wallahi, ich habe Hoffnung nach Allah subhanahu wa ta'ala auf diesem jungen Mann. 35 oder 37 Jahre alt, aber ein richtiger, inshallah ta'ala, Großgelehrte. Wildiddu. Das ist ein Bekannter. Dieser Mann, mashallah, am Anfang alle sprechen, gute Gelehrte, gute Gelehrte, gute, von allen Richtungen. Von allen Muslimen. Und dann kamen ein paar Fatawas von ihm. Nach seiner Ijtihad mit bestimmten Beweisen, bestimmte Denkweisen, bestimmte Interpretationen von Großgelehrten. Ist Theater zu spielen erlaubt? Für bestimmte Zwecke, Lehrzwecke und so. Kunst und sowas. Ist Theater erlaubt? Filme machen? Sind Geschichten wie Kalila wa Dimna und wie Juha, also erfundene Geschichten, nicht wahre, erfundene Geschichten, die sind nicht wahr, dass man die schreibt für Kinder, damit man sie erzieht, erlaubt? Der Mann hat gesagt, mein Vater hat mir berichtet, dass mein Opa ihn berichtet hat, dass der zweite Opa ihm berichtet hat. Wallahi, der Mann geht mit der Kette. Und dann kam er vorbei bei Bukhari. Dass Bukhari zu dem gesagt hat, dass so und so gesagt hat, bis er zu Muhammad ankam. Von 21. Jahrhundert, von jetzt, bis Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam er. Wir sagen das den Christen. Guckt mal, bis jetzt, in Marokko haben wir Großgelehrten. Sie haben viele tausende Ahaditen. Du gehst zu ihnen. Und sie geben dir den Hadith von ihm. Und du darfst sagen, ich, so und so, Abdul Azim, habe ich von dem, meinem Sheikh, so und so gehört. Er hat von dem so und so gehört, dem so und so gehört, dem so, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, so und so. Macht dir das nicht Ehre, dass du zu dieser goldenen Kette gehörst? Dieser Mann hat so eine goldene Kette. In Marokko haben wir eine alte Frau, die ist jetzt 90 Jahre alt, in Tanja. Da kommen Schüler aus ganzer Welt, islamischer Welt. Sie gehen nach Tanja. Eine Frau. Ja, wir sagen das auch zu den Deutschen, weil sie sagen, Frauenunterdrückung und so. Eine Frau in Tanja, da kommen Gelehrte aus der Welt, um bei ihr ihre Knie zusammenzumachen und zu lernen. Und sie sagt, mein Vater hat mir berichtet, dass sein Opa ihm berichtet hat, das. Und dann sagt sie, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jetzt machen wir zurück zu dieser Gelehrte, warum sie ihn verabscheut haben auf einmal. Er hat diese Fatwa gemacht, Theater ist erlaubt. Diese Geschichten zu erfinden für Lernzwecke und Erziehung sind erlaubt. Und dann hat er die Ahaditen nach seiner Überlieferungskette und die authentisch ist durch Bukhari. Und dann hat er gesagt, paar Beweise aus dem Koran und aus der Sunna. Auch aus dem Koran, wo Allah subhanahu wa ta'ala paar Beispiele gibt, ist der Blinde, der von einem Mann geführt wird und geleitet wird und er weiß nicht wohin. Nur derjenige, der ihn führt, nach rechts oder nach links. Wie derjenige, der sieht und das und das. Und er, Allah Ta'ala meint damit der Gläubige und Ungläubige. Ist das nicht eine abstrakte Darstellung? Ist das nicht eine, nichts in Tatsache? Es ist abstrakt. Allah Ta'ala hat sowas benutzt. Auch in mehreren Geschichten im Koran. Für Erziehung. Und dann hat er seine Beweise gegeben. Wallahi, alle Leute, sie sagen, Alim, Alim, Alim. Auf einmal ist dieser Alim für sie nicht. Dann beginnen sie ihn zu beschimpfen. Ach, er ist einer, der hat seine Grenze, er hat uns ertrieben, er macht leicht. Er macht die Religion leicht. Er folgt seine Gelüste. Er folgt seine Gelüste, er folgt nicht den Beweis. Er passt sich an zu 21. Jahrhundert und er verkauft seine Religion. Weil er eine Meinung über eine bestimmte Gelegenheit macht, mit bestimmten Argumenten, Interpretation, der wird abgelehnt von solchen Leuten. Und deswegen solche Jugendlichen, ich warne solche Jugendlichen, dass sie in so einem Loch landen. Vorsicht! Vorsicht! Nicht hart mit den anderen umgehen. Stellt euch mal vor, auch mit den Ungläubigen, die sogar andere Glauben haben. Allah Ta'ala sagt im Koran, وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Und beschimpft nicht die Ungläubigen. Warum, ja Allah? Der Ungläubige, der eine Kuh jetzt anbetet und so, er sagt, beschimpfe ihn nicht. Verletze ihn nicht. Warum, ja Allah? Damit sie euch nicht beschimpfen, damit sie nicht euren Gott und eure Religion auch beschimpfen. Weil du ihm sagst, du bittest eine Kuh, eine schmutzige Kuh, und du sagst, er sagt dir, du bittest einen schmutzigen, ja, du brauchen wir nicht zu sagen. Und dann beschimpft er deinen Gott. Und Allah Ta'ala lehrt uns, wie wir mit den anderen umgehen, der sogar anderes gläubig ist. Und erstmal Ungläubige. Für mich, also dieser Ungläubige, leider in deutscher Sprache, deutsche Sprache im Vergleich zur arabischen Sprache ein bisschen arm. Ein bisschen sagen wir aus. So. Und deswegen, Ungläubige, es ist nicht richtiges Wort für Kuffar. Warum? Weil Ungläubige, einer, der gar nicht glaubt. Aber der andere, der glaubt ja. Der glaubt ja. Aber er glaubt an was anderes. Er glaubt, dass Jesus sein Sohn Gottes, oder er glaubt, dass eine Kuh sein Gott ist, oder er glaubt, das weiß ich nicht. Aber er glaubt. Deswegen sagen wir, der den Glauben des Islam, die wahre Religion des Allahs und die Botschaft Allahs abgelehnt hat und als Lüge bezeichnet hat. Okay. Aber trotzdem darfst du ihn nicht beschimpfen. Deswegen sagt Allah uns im Koran, dass wir zu den Glaubensverweigerer sagen, lakum dinukum waliyadin. Ihr habt eure Religion und wir haben unsere Religion. Und stopp! Wo ist das Problem? Und wir leben damit. Und Alhamdulillah, 1400 Jahren leben die Christen und Juden unter uns bis jetzt. Bis jetzt. Von Vater zu Mutter zu Opa, bis jetzt ist ihre Stamm was? Bewahrt. In Andalusien haben die Muslimen bis 900 Jahren gelebt. Spanier. Geh mal und sag, bringt uns mal eine spanische Familie. Von Vater und Mutter bis zur Zeit der Muslimen. Hä? Gibt's nicht. Weil die wurden alle enthauptet. In der Zeit von Kreuzzügen. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Unsere Hände sind nicht schmutzig. Und der Islam wurde nicht verschmutzt mit ungerechtem Blut. Und die Geschichte ist vor uns. Das sind die Kreuzzüge, was sie alles gemacht haben. Blutbäder wurden gemacht mit Menschen, die unschuldig sind, nur weil sie anderes glauben. Im Namen der Kirche. Im Namen der Kirche. Und deswegen, diese Leute kam die Revolution, die französische Revolution, um die Religion rauszuschmeißen. Und dann haben sie einen neuen Gott erfunden. Wer ist dieser Gott? Wissenschaft. Alle richten sich nach Wissenschaft. Alles, was mit Religion zu tun hat, passt das zur Wissenschaft zusammen? Nein. Widerspricht das? Also falsch. Lüge. Und Wissenschaft ist Gott geworden. Und dann sagen sie, wir trennen die Politik von der Kirche. Dann haben sie gesagt, Alhamdulillah, sie haben gesagt, wir trennen Politik von der Kirche. Gut, aber nicht von der Religion. Von der Kirche. Als Institution. Als Institut. Als Organisation. Deswegen, diese Behauptung, dass sie uns sagen, trennt eure Religion von Politik, wir sagen niemals. Weil die Trennung war zwischen Kirche als Institution und Politik. Aber die Religion ist Politik. Wie lebst du? Wir atmen Religion. Wir schlafen durch Religion. Alles Religion fließt in Blut, Ich handle mit Religion. Ich spreche mit Religion. Ich mache Kontakt durch Religion, was meine Werte. Außerdem, die Grundgesetze von diesen Ländern, wie in Deutschland, alle Gesetze im Grundgesetz. Woher haben Sie das? Haben Sie das von Wissenschaft? Nein, von Religionen. Gerechtigkeit, Menschenwürde, Freiheit. Alles gibt es in der Religion. Gerechtigkeit. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِيلُ. Der Hass zu bestimmten Menschen darf euch nicht dazu bringen, ungerecht zu handeln. Freiheit? Wollt ihr Freiheit? Allah sagt im Koran, لَا إِكْرَهَ فِي الدِّينِ. ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. Es gibt keinen Zwang in der Religion. Der will glauben, der soll glauben. Der will ungläubig bleiben, der soll bleiben. Menschenwürde in das war, ja, heißt das. Dann sagen wir, der Koran sagt das auch. Allah Ta'ala sagt im Koran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam. Und wir haben die Kinder Adams geehrt. Unter allen Kreaturen. Er hat nicht Muslimen gesagt. Die Kinder Adams. Und Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, als eine Trauerzug vorbeiging, er steht auf. Er steht auf für diesen Trauerzug. Sie sagen ihm, ach, das ist eine Leiche von einem Jude, von einem Jude. Ach, brauchst du nicht zu stehen. Dann sagt er, أَلَيْسَتْ تِلْكَ بِنَفْسِ. Ist das nicht eine Seele? Auch wenn eine Jude ist. Die Sache ist mit Menschen zu tun. Alhamdulillah, das ist der Islam. Grundgesetz. Und dann sagt ihr, hey, bringt mal eure Religion weg von Politik. Wir sagen, nein, nein. Und ohne Religion verschwinden die Werte. Und hier sehen wir jetzt, wo ist der Scham? Was sagt die Politik über Scham? Der Scham verschwindet, verschwindet und geht immer schlimmer. Und wenn eine Gesellschaft keinen Scham besitzt, dann geht sowas ins Verderben. Haltet das nicht fest. Wenn die Charaktereigenschaften nicht da bleiben, hält nicht fest. Deswegen sagen wir Alhamdulillah. Ohne Islam kann kein einziger Muslim leben. Ohne Islam kann kein einziger Muslim seine Politik und die Politik machen. Politik ist Islam. Islam ist Politik, auch wenn es ihnen nicht gefällt. Politik, Islam, Politik, alles. Wir hängen zusammen. Wirtschaft, alles Mögliche. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين